12. Da liegen Hirsch und Pferd begraben. Rulstorf an der Elbmarsch. Verschwunden 800 nach Christus. Auf dem Rulstorfer Kronsberg, 10 Kilometer nordöstlich von Lüneburg, hat man im 8. Jahrhundert einen Hirsch begraben. Nicht nur das. Man hat für ihn Zaumzeug hergestellt, das mit ihm im Grab lag. Neben dem Hirsch haben hier auch mindestens 42 Pferde und 8 Hunde ihre letzte Ruhestätte gefunden. Nirgendwo in Deutschland hat man auf einem Friedhof so viele Pferde gefunden. Einen Hirsch schon gar nicht. Der Kronsberg war von der Steinzeit bis in die Neuzeit ein beliebter Siedlungsort. Es ist ein 27 Meter hoher Hügel, der sich über die Elbmarsch im Norden und die Geest im Süden erhebt. Man muss ihn sich wie eine kleine ovale Insel vorstellen. 300 Meter breit, 800 Meter lang. Über diese kleine Areale verteilen sich Gräberfelder und Reste von Gebäuden aus sehr unterschiedlichen Zeiten. Der Hirsch und die Pferde stammen von einem Friedhof, der zwischen 650 und 800 nach Christus auf einem 6000 Quadratmeter großen Areal, fast so groß wie ein Fußballfeld, am südwestlichen Hang angelegt worden war. Neben den genannten Tieren fand man 130 kremierte Leichen und 31 Körperbestattungen. Vermutlich lagen hier die Bewohner mehrerer bäuerlicher Gehöfte. Man hat zwar auf dem Kronsberg Reste von Siedlungen gefunden, aber keine aus dem frühen Mittelalter. Im Umland hingegen wurden Gegenstände wie Fibeln gefunden, eine Art mittelalterliche Sicherheitsnadel, die man nutzte, um Kleidung zusammenzuhalten. Man vermutet also, dass um den Kronsberger Hügel verstreut Höfe gelegen haben. Die Menschen, die dort lebten, müssen recht wohlhabend gewesen sein, sonst hätten sie es sich nicht leisten können, mit und neben ihren Pferden bestattet zu werden. Wie eine solche Tierbestattung wohl ausgesehen hat, kann man sich heute im Museum in Lüneburg anschauen. In einer Vitrine liegen die Knochen eines begrabenen Pferdes und zweier Hunde. Man erkennt den schmal zulaufenden Schädel des Pferdes, seine Zähne, den langen Hals, die Wirbelsäule und die Beine, die gefaltet unter dem Körper ruhen. Die Hunde liegen dem Pferd zu Füßen oder zu Hufen. Man übersieht sie fast, so schmal sind ihre Schädel. Erst auf den zweiten Blick erkennt man Zähne und vermutet Augenhöhlen. Was man nicht sieht, ist der Grabhügel, der sie umschloss. Einige Meter aufgeschichteter Erde, vielleicht rechteckig, vielleicht rund, weithin sichtbar. Aus der Zeit zwischen dem 5. und dem 11. Jahrhundert kennt man viele Pferdebestattungen. Man findet sie anfangs in Thüringen und Böhmen, ab dem 7. Jahrhundert auch in Westfalen, Franken und Bayern. Während in allen Regionen der Brauch ab dem 8. Jahrhundert zurückgeht, hält er sich in Mitteldeutschland bis ins 11. Jahrhundert. Die Pferde auf dem Kronsberger Grabhügel waren zwischen 1,32 Meter und 1,48 Meter groß. Sie sind damit keine Ponys, aber auch keine Großpferde. Sie waren schlank gewachsen und zwischen 2,5 und 20 Jahre alt. Alle Tiere eigneten sich zum Reiten, was man am Längenverhältnis bestimmter Knochen zueinander feststellen kann. Einige der Tiere hatten vermutlich sogar eine Gelenkerkrankung, die man auch von heutigen Reitpferden kennt. Haben sich die Menschen, die Pferde besaßen, mit ihren Lieblingsrössern begraben lassen? Darüber streitet man sich in der Forschung. Denn einige Tiergräber lassen sich keinen Menschengräbern zuordnen. Manche halten sie deshalb für Opfergräber. Andere sind der Meinung, dass die zugehörigen Urnen verloren gegangen sind. Möglicherweise wurde die Urne nicht in einem Grab untergebracht, sondern auf einen Grabhügel gestellt, von dem sie im Laufe der Jahre herunterkullerte. Solche Bestattungen kennt man auch aus anderen Orten. Eine andere Erklärung wäre, dass die Urnen durch Pflügen und landwirtschaftliche Nutzung verloren gegangen sind. Ob nun Opfergräber oder nicht, ganz gewiss haben die Tiere eine wichtige Rolle für die Menschen gespielt. Sie waren nicht nur in die Erde gelegt worden. Die Grabhügel, die um sie herum errichtet wurden, waren zum Teil sehr groß. Der größte hatte einen Durchmesser von 17 Metern. Darin fand man die Überreste von 3 Pferden und einem Hund. Forschende glauben außerdem, dass sie eine kultische Funktion hatten, denn 24 der 42 Pferde waren Hengste. Bei den anderen war eine Geschlechtsbestimmung nicht möglich, aber man geht davon aus, dass auch sie männlich waren. Alle bis auf eines lagen mit ihrem Kopf in Richtung Süden ausgerichtet. Um zu verstehen, warum die Tiere so bedeutungsvoll waren, muss man wissen, welche Menschen damals in Norddeutschland lebten. Sie wurden Sachsen genannt. Der Name taucht in römischen und griechischen Dokumenten auf. Sächsische Schriften hat man keine gefunden. Es gibt zwei Hypothesen zur Herkunft des Namens. Die eine lautet, dass die Sachsen nach ihren Waffen benannt wurden. Saas oder Sachs nannte man das einschneidige Schwert, das sie benutzten. Die andere bezieht sich auf eine wichtige Gottheit namens Saxnot, vermutlich der Gott des Krieges, des Kampfes und der Macht. Als Karl der Große die Sachsen christianisierte, enthielt die Abschwörungsformel seinen Namen neben jenen von Thor und Odin. Die Sachsen, überwiegend bäuerliche Bevölkerung, waren kein einheitlicher Stamm, sondern ein Zusammenschluss unterschiedlicher Gruppen mit ähnlich kulturellem Hintergrund. Ein Oberhaupt hatten sie nicht, was für die damaligen Zeiten äußerst ungewöhnlich war. Möglicherweise hatten sie generell Probleme mit Obrigkeiten. Sie akzeptierten weder die Hoheit der fränkischen Könige, noch wollten sie sich dem einen Gott des Christentums unterwerfen. Sie glaubten an germanische Gottheiten, die anders als der christliche Gott nicht allwissend und vollkommen waren. Sie ähnelten den Menschen mit all ihren Streitigkeiten untereinander und dem Unfug, den sie anstellten. Es gab drei Göttergeschlechter, die älteren Vanen, die jüngeren Asen und die Riesen. Für Sachsen waren die Asen zentral. Ihr mythischer Wohnort war Asgard, ihr Leben dort dem der Menschen nicht unähnlich. Abgesehen davon, dass sie Äpfel hatten, die sie jung hielten, und sie hatten auch Pferde. Sleipnir, das bekannteste unter ihnen, war ein Hengst mit 8 Beinen, von denen sich immer 4 bewegten und 4 ruhten. Er gehörte zu Odin, dem Herrn des Sturms und der Jagd, Gott der Toten und Beschützer der Krieger und Herrscher. Auf Münzen der damaligen Zeit wurde der Gott zusammen mit seinem Pferd, Hund, Hirsch und Vogel dargestellt. Die toten Pferde, so nimmt man an, wurden Odin als Opfer dargebracht. Die Pferde sollten gefallene Krieger und vielleicht auch Kriegerinnen nach Valhalla geleiten, wo Odin residierte. Aber liegen auf dem Kronsberger Friedhof Gefallene? Das weiß man nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass in der altsächsischen Zeit viele Bauern und Bäuerinnen auch ab und zu in den Kampf zogen. Denn wenn ihr Land nicht sicher war, konnten sie ihre Felder nicht bestellen. Und was hat es mit den Hunden und dem Hirsch auf sich? Von den 8 Hunden lagen 5 bis 6 zusammen in einem Grab, neben 2 Pferden. Mindestens 2 der Hunde hatten Geschirr umgeschnallt. Auch dem Hirsch im Grab Nummer 1634 war Zaumzeug mit ins Grab gegeben worden, eigens für ihn angefertigt. Auch er lag neben 2 Pferden. Sein linkes Bein war gebrochen gewesen und so verheilt, dass es nun kürzer war als das andere. Man hatte ihn wahrscheinlich zusammen mit den Pferden am Grab getötet und schlafenden Tieren gleich mit den Beinen unter dem Körper gefaltet in das Grab gelegt. Pferde, mehrere Hunde, ein Hirsch? Was haben diese Tiere gemeinsam? Sie alle stehen mit der Jagd in Verbindung. Die Tiere sind die gleichen, mit denen Odin gerne dargestellt wird. Nur die Vögel fehlen. 5 bis 6 Hunde ergeben eine Meute. Ein Hirsch kann in der Brunftzeit andere Hirsche anlocken. Diese Technik kennt man von den Römern und aus dem Mittelalter. Hirsche haben Reviere. Wenn in der Brunftzeit ein anderer Hirsch in ein fremdes Revier eindringt und der hormongetriebene Platzhirsch vermutet, ein Konkurrent schleiche sich an seine Hirschkühe heran, wird er versuchen, den Rivalen zu bekämpfen. In diesem Moment schlagen die Jäger zu und erlegen den Platzhirsch. Vermutlich war der Hirsch, der nun sein eigenes Grab auf dem Kronsberg hat, als junger Hirsch in die Falle gegangen, wobei er sich das Bein gebrochen hatte. Man hat es geschient, den Hirsch gezähmt, ihm Zaumzeug genäht und ihn fortan genutzt, um andere Hirsche anzulocken. Als er starb, war sein Geweih mächtig, ein 12-Ender. Er wurde also sehr alt. Der Friedhof auf dem Kronsberg veränderte sich im Laufe der Zeit. In den ältesten Gräbern um 650 fanden sich kremierte Leichen, die nach und nach von Körperbestattungen abgelöst wurden. Sie waren das erste Anzeichen für das Eindringen des Christentums. Das kam im Gefolge von Karl dem Großen, der die Sachsen und Sächsinnen zum Christentum bekehren wollte. Ab 772 begann er sie deshalb zu bekriegen. Jahrelang wehrten sie sich standhaft und er verschärfte seine Maßnahmen. So erließ er zum Beispiel ein Gesetz, die Capitulatio de Partibus Saxonie, das unter anderem Feuerbestattungen verbot und untersagte, bekehrte Christen auf den Grabhügeln beizusetzen. Es folgten Deportationen, Massenhinrichtungen und Zwangstaufen. Man kann diese Veränderung anhand der Gräber auf dem Rohlsdorfer Friedhof nachvollziehen. Anfangs bestattete man die Toten der sächsischen Gewohnheit nach, noch in Nord-Süd-Richtung. Aber mit dem Abschwächen des sächsischen Widerstands schwanden auch die alten Sitten. Die jüngsten Gräber auf dem Kronsberg waren entsprechend den christlichen Vorgaben nach Ost-West ausgerichtet. Nach 30 Jahren, um das Jahr 800, waren die letzten aufständischen Sachsen unterworfen. Genau ab jener Zeit wurde auf dem Kronsberg niemand mehr bestattet. Dort, wo einst der alte Friedhof lag, wird heute Sand abgebaut.